in der Gosse brennt für uns immer ein Licht. Selbst in der Gosse brennt ein Licht. Diese Zeit kann uns keiner nehmen. Selbst in der Gosse brennt für uns immer ein Selbst in der Gosse brennt für uns immer ein Licht. Selbst in der Gosse.